Abschnitt 25 aus Das Rote Zimmer von August Strindberg, übersetzt von Emil Schering. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 25. Kapitel. Schachmatt. Der Winter verging. Langsam für die Unglücklichen, schneller für die weniger Unglücklichen. Und der Frühling kam mit seinen getäuschten Hoffnungen auf Sonne und Grün. Bis der Sommer da war, als eine kurze Vorbereitung auf den Herbst. An einem Maimorgen ging der Literat Arvid Falk von der Redaktion der Arbeiterfahne bei glühender Sonnenhitze am Hafen entlang und sah zu, wie die Fahrzeuge am Strand ein- und ausluden. Sein Äußeres war nicht so gepflegt wie früher, sein schwarzes Haar war länger, als die Mode zuließ, und sein Bart hatte sich à la Henri Grat ausgewachsen. Das gab seinem abgemagerten Gesicht einen beinahe wilden Ausdruck. Seine Augen brannten von einem unheilverkündenden Feuer, das den Fanatiker oder den Zecher zu verraten pflegt. Er schien unter den Fahrzeugen zu wählen, konnte sich aber nicht entscheiden. Nach langem Zögern trat er an einen Matrosen heran, der einen Karren mit Ballen auf eine Brigg rollte. Er lüftete höflich den Hut. »Können Sie mir sagen, wohin dieses Schiff geht?« sagte er schüchtern, obwohl er in einem sehr kühnen Ton zu sprechen glaubte. »Schiff? Ich sehe kein Schiff!« Und die Umstehenden lachten. »Wenn Sie aber wissen wollen, wohin die Brigg geht, so lesen Sie dort.« Falk fühlte sich aus der Fassung gebracht, stachelte sich aber selbst auf und fuhr in heftigem Ton fort. »Können Sie nicht eine höfliche Antwort auf eine höfliche Frage geben?« »Sie? Geh zur Hölle, du, und steh nicht hier und schimpf!« »Aufgepasst!« Das Gespräch brach ab, und Falk fasste endlich einen Entschluss. Er kehrte um, ging eine Gasse hinauf, kam über einen Markt und bog in die nächste Straße ein. Dort blieb er vor der Tür eines schmutzigen Hauses stehen. Wieder zögerte er, denn seine Schoßsünde, Unentschlossenheit, konnte er nie überwinden. Da kam ein kleiner, zerlumpter, schielender Junge gelaufen, die Hand voll Korrektur in langen Streifen. Als er an Falk vorbei wollte, hielt der ihn an. »Ist der Redakteur oben?« fragte er. »Ja, er ist seit 7 Uhr hier gewesen«, antwortete der Junge, den Atem im Hals. »Hat er nach mir gefragt?« »Ja, mehrmals.« »Ist er böse?« »Ja, das ist er immer.« Und der Junge war wie ein Pfeil die Treppe hinauf. Falk folgte ihm und trat gleich darauf ins Redaktionszimmer. Es war ein Loch mit 2 Fenstern nach der dunklen Straße. Vor jedem stand ein unangestrichener hölzerner Tisch mit Papier, Feder, Zeitungen, Schere und Gummiflasche. An dem einen Tisch saß der alte Freund Überg in einem zerrissenen schwarzen Gehrock und las Korrektur. Am anderen Tisch, der Falks war, saß ein Herr in Hemdsärmeln, eine schwarzseidene Mütze auf dem Kopf in der Art, wie sie Kommunarten tragen. Sein Gesicht war mit einem roten Vollbart zugewachsen und der untersetzte Wuchs mit seinen groben Formen verriet den Arbeiter. Als Falk eintrat, machte der Kommunard mit den Beinen unterm Tisch eine heftige Bewegung und krempelte die Hemdsärmel auf, wobei eine blaue Tätowierung, die aus einem Anker und einem angelsächsischen Erb bestand, zu sehen war. Darauf fasste er die Schere, stach sie mitten durch die erste Seite einer Morgenzeitung, machte einen Ausschnitt und sagte in rohem Ton, dem angeredeten Falk den Rücken zukehrend, »Wo sind Sie gewesen?« »Ich bin krank gewesen«, antwortete Falk trotzig, wie er selbst glaubte, aber demütig, wie Überg nachher versicherte. »Das ist eine Lüge. Sie sind ausgewesen und haben gekneipt. Sie waren gestern Abend im Café. Ich habe Sie gesehen.« »Das darf ich doch wohl tun.« »Sie dürfen sitzen, wo Sie wollen, aber hier müssen Sie auf den Glockenschlag sein. Nach Übereinkommen. Die Uhr ist bereits 19:45. Ich weiß, solche Herren, die die Universität besucht haben, wo sie so schrecklich viel zu lernen glauben, lernen nie Ordnung und Lebensart. Ist es nicht ungeschliffen, zu spät zu kommen? Betragen Sie sich nicht wie ein Flegel, wenn Sie Ihren Dienst von Ihrem Arbeitgeber tun lassen? Was? Es ist jetzt die verkehrte Welt, das sehe ich. Der Arbeitnehmer behandelt den Meister, will sagen, den Arbeitgeber, wie einen Hundsfott und das Kapital wird unterdrückt. So ist es. Wann sind Sie zu den Ansichten gekommen? Wann? Jetzt, Herr, eben jetzt. Und ich hoffe, diese Ansichten sind darum doch gut. Aber auch hinter etwas anderes bin ich gekommen. Sie sind ja ein Ignorant. Sie können ja nicht richtig schreiben. Bitte sehen Sie hier. Wie steht hier? Lesen Sie. Wir hoffen, dass alle, die nächstes Jahr ihre Übung machen müssen. Hat man sowas gehört? Die nächstes Jahr. Ja, das ist richtig, sagte Falk. Ist das richtig? Wie können Sie das behaupten? Man sagt im täglichen Gespräch, die im nächsten Jahr. Also muss man auch so schreiben. Ja, das kann man auch, aber Zeitbestimmungen können ebenso gut im Akkusativ stehen. Ach, keine gelehrten Phrasen, mit solchem Unsinn müssen Sie mir nicht kommen. Ferner schreiben Sie exerzieren, nur mit X, obgleich es exerzieren heißt. Still, heißt es exerzieren oder exerzieren? Antworten Sie. Man sagt allerdings, man sagt, also heißt es exerzieren, denn es kann nicht anders heißen, als man sagt. Vielleicht bin ich dumm, wenn alles zusammenkommt. Vielleicht kann ich nicht ordentlich sprechen. Ich habe die Sache nun richtig gestellt. Tun Sie jetzt Ihre Arbeit und richten Sie sich das nächste Mal nach der Zeit. Er stürzte mit einem Schrei vom Stuhl auf und gab dem Korrekturjungen eine Ohrfeige. Was, du schläfst am helllichten Tag, du Lümmel. Ich will dich lehren, wach zu bleiben. Du bist für Schläge noch nicht zu alt. Er fasste das Opfer bei den Tragbändern, warf es auf einen Haufen unverkaufter Zeitungen und prügelte es mit seinem Bauchriemen, den er abgeschnallt hatte. »Ich habe nicht geschlafen, ich habe nicht geschlafen, ich bin nur etwas eingenickt«, schrie der Junge unter Schmerzen. »So, du leugnest noch. Du hast Lügen gelernt, aber ich will dich lehren, die Wahrheit zu sagen. Hast du geschlafen oder hast du nicht geschlafen? Sprich die Wahrheit, sonst machst du dich unglücklich.« »Ich habe nicht geschlafen«, stammelte der Unglückliche, der allzu jung und unschuldig war, um sich mit einer Lüge aus der Klemme ziehen zu können. »So, du leugnest noch, so ein verstockter Lümmel, so frech zu lügen!« Er wollte den jungen Wahrheitszeugen gerade noch mehr bestrafen, als Falk aufstand, an den Redakteur herantrat und mit fester Stimme sagte, »Schlagen Sie den Jungen nicht, ich habe gesehen, dass er nicht schlief!« »Nein, hör einer den an, ist das ein lustiger Kerl, schlagen Sie den Jungen nicht!« »Wer äußert sich so?« »Ich glaube, eine Mücke summte vor meinem Ohr. Ich habe vielleicht falsch gehört?« Ich hoffe es zu Gott. Herr Überg, Sie sind ein netter Mensch. Sie haben nicht studiert. Haben Sie zufällig gesehen, ob der Junge hier, den ich jetzt wie einen Fisch bei den Hosenträgern halte, geschlafen hat?« »Wenn er nicht schlief«, antwortete Überg phlegmatisch und verbindlich, »so war er gerade dabei, einzuschlafen.« »Das ist gut geantwortet. Wollen Sie, Herr Überg, so gut sein und hier in die Hosenträger fassen, während ich mit meinem Stock einem Jüngling die Wahrheit beibringe?« »Sie haben kein Recht, ihn zu schlagen«, sagte Falk. »Rühren Sie an, so öffne ich das Fenster und rufe einen Schutzmann.« »Ich bin Herr hier im Haus und ich schlage meine Lehrlinge.« »Er ist Lehrling, denn er soll später in die Redaktion. Das soll er.« Obgleich es akademisch Gebildete gibt, die glauben, man könne eine Zeitung nicht ohne ihre Hilfe redigieren. Hör mal, Gustav, lernst du nicht das Zeitungswesen? Was? Antworte, aber sprich die Wahrheit, sonst... Die Tür wurde geöffnet und ein Kopf guckte herein. Ein sehr ungewöhnlicher Kopf, den man an diesem Ort nicht erwartet hätte. Aber ein sehr bekannter Kopf, denn er war 5-mal abgebildet worden. Dieser unbedeutende Kopf hatte die Wirkung, dass der Redakteur in einen Rock fuhr, sich den Bauchriemen umschnallte, sich mit großer Übung verbeugte und grinste. Der Staatsmann fragte, ob der Redakteur frei sei, worauf eine befriedigende Antwort abgegeben wurde, während der letzte Rest vom Arbeiter verschwand, indem die Barrikadenmütze vom Kopf gestrichen wurde. Die beiden Herren traten ins Privatzimmer des Redakteurs, und die Tür schloss sich hinter ihnen. »Ich frage mich, was der Graf jetzt für Pläne hat«, sagte Überg, und setzte sich selbstherrlich auf einen Stuhl, wie ein Schulknabe, wenn der Lehrer gegangen ist. »Danach frage ich mich gar nicht«, sagte Falk, »denn jetzt glaube ich zu wissen, was er für ein Schelm ist und was der Redakteur für ein Schelm ist. Aber ich frage mich, wie du aus einem Rindvieh ein ehrloser Hund hast werden können, der sich zu Schändlichkeiten hergibt. Du musst nicht so heftig sein, lieber Freund. Du bist heute Nacht nicht in der Sitzung gewesen. Nein, nach meiner Ansicht ist der Reichstag ohne jede Bedeutung für etwas anderes als Privatinteressen. Wie ist es mit den schlechten Geschäften des Triton gegangen? In allgemeiner Abstimmung wurde beschlossen, der Staat solle mit Rücksicht auf das große Nationale in der patriotischen Idee des Unternehmens die Obligationen übernehmen, während die Gesellschaft liquidiert. Das heißt, die laufenden Geschäfte abwickelt. Das heißt, der Staat hält das Haus, während das Fundament einstürzt, damit die Direktion Zeit gewinnt, sich auf- und davon zu machen. Du siehst lieber, dass all diese kleinen... Ich kann's. All diese kleinen Rentiers, ja, ich sehe lieber, dass sie mit ihrem kleinen Kapital arbeiten, als dass sie sich auf die faule Haut legen und damit Wucher treiben. Am liebsten aber sehe ich, dass die Betrüger auf Festung kämen, dann würden betrügerische Unternehmen nicht noch gefördert. Das nennt man politische Ökonomie. Pfui Teufel. Noch eins, du trachtest nach meiner Stellung. Du sollst sie haben, du sollst nicht in deiner Ecke sitzen und bitter auf mich sein, weil du in der Korrektur hinter mir aufkehren musst. Ich habe bei diesem Freiheitshund, den ich verachte, allzu viel Artikel ungedruckt liegen, um weiter Räubergeschichten ausschneiden zu wollen. Das Rotkäppchen war mir zu konservativ, aber die Arbeiterfahne ist mir zu schmutzig. Das ist gut, dass du deine Chimäre aufgibst und verständig wirst. Geh zum Grauhäubchen. Dort hast du eine Zukunft. Ich gebe die Chimäre auf, dass die Sache der Unterdrückten in guten Händen liegt. Und ich glaube, es ist eine große Aufgabe, das Publikum darüber aufzuklären, was die öffentliche Meinung, besonders die gedruckte, ist und wie sie entsteht. Die Sache aber, die verlasse ich nie. Die Tür zum Zimmer des Redakteurs wurde von neuem geöffnet und heraus trat der Redakteur selbst. Er blieb mitten im Zimmer stehen und sprach mit einer unnatürlich geschmeidigen, beinahe höflichen Stimme. »Wollen Sie die Güte haben, Herr Falk, während meiner Abwesenheit die Redaktion zu übernehmen? Ich muss in höchst wichtigen Geschäften einen Tag verreisen. Herr Überg kann Ihnen bei den laufenden Sachen helfen. Der Herr Graf bleibt eine Weile in meinem Zimmer. Ich hoffe, die Herren werden dem Herrn Grafen zu Dienst sein, wenn er etwas wünscht.« »Bitte, bitte, das ist nicht nötig«, sagte der Graf von innen, wo er über ein Manuskript gebeugt saß, das im Entstehen begriffen war. Der Redakteur ging. Und merkwürdig, der Graf ging ungefähr 2 Minuten darauf, das heißt nach so langer Zeit, als erforderlich war, um sich nicht in Gesellschaft des Redakteurs der Arbeiterfahne zu zeigen. »Bist du sicher, dass er abgereist ist?«, fragte Überg. »Ich hoffe es«, sagte Falk. »Dann gehe ich und sehe mir den Markt an. Apropos, hast du Beta seitdem getroffen?« »Seitdem?« »Ja, seit sie das Café verlassen und sich ein Zimmer gemietet hat.« »Wie weißt du das?« »Du musst versuchen, ruhig zu sein, Falk, sonst geht's dir niemals gut.« »Ja, ich muss es bald, sonst verliere ich den Verstand. Dieses Mädchen, das ich so geliebt habe, sie hat mich so schändlich betrogen. Was sie mir verweigerte, das gab sie diesem dicken Höker. Und weißt du, was sie geantwortet hat? Sie sagte, das beweise, wie rein sie mich liebt. Das ist eine feine dialektische Arbeit. Und sie hat recht, denn der Vordersatz ist ganz richtig. Sie liebt dich noch? Sie verfolgt mich wenigstens. Und du? Ich hasse sie, so tief man kann, aber ich fürchte ihre Nähe. Das heißt, du liebst sie noch. Lass uns das Thema wechseln. Du musst ruhig sein, Falk. Sieh mich an. Jetzt gehe ich aber und sonne mich. Man muss doch bei dieser elenden Existenz sein Dasein genießen. Gustav, du kannst auf eine Stunde hinuntergehen und Knopf spielen, wenn du willst. Falk war allein. Die Sonne warf ihre Strahlen über das steile Dach gegenüber und heizte das Zimmer. Er öffnete das Fenster und blickte hinaus, um frische Luft zu schöpfen, atmete aber nur die betäubenden Gerüche vom Rinnstein ein. Er ließ den Blick rechts die Gassen hinunterfliegen und er sah ganz hinten in der Perspektive das Stück eines Dampfers einige Mälarwogen, die im Sonnenschein glänzten, und eine Schlucht der jenseitigen Felsenberge, die jetzt erst hier und dort etwas Grün angelegt hatten. Er dachte an die, die mit diesem Dampfer auf eine Sommerfrische fuhren, in diesen Wellen badeten und ihr Auge an diesem Grün labten. Da aber fing der Klempner unten an, Blech zu hämmern, das Haus und Fensterscheiben zitterten. Ein paar Arbeiter fuhren eine rasselnde, stinkende Karre vorbei und aus dem Krug gegenüber strömte ein Geruch von Branntwein, Dünnbier, Sägespänen und Fichtenzweigen. Er zog den Kopf zurück und setzte sich an seinen Tisch. Vor ihm lagen wohl 100 Provinzzeitungen, aus denen er ausschneiden sollte. Er knöpfte seine Manschetten ab und fing an, sie durchzusehen. Sie rochen nach Ruß und Öl und schwärzten. Das war der Haupteindruck. Was er des Ausschneidens für wert hielt, durfte er nicht nehmen, denn er musste an das Programm seiner Zeitung denken. Wenn die Arbeiter einer Fabrik dem Werkmeister eine Schnupftabakdose aus Silber geschenkt hatten, so musste er das ausschneiden. Wenn aber ein Fabrikbesitzer der Arbeiterkasse 500 Kronen geschenkt hatte, so musste er es auslassen. Wenn der Herzog von Halland einen Rammklotz eingeweiht und Direktor Holzhain ein Gedicht darauf gemacht hatte, musste er das Ganze mit dem Gedicht ausschneiden. Denn sowas wollen die Leute lesen. Konnte er etwas Spott hinzufügen, so war es umso besser. Da kriegten sie es jedenfalls zu hören. Im Übrigen galt fürs Ausschneiden die Regel: alles Rühmliche von und über Publizisten und Arbeiter, alles Schmähliche über Geistliche, Militärs, Großkaufleute, nicht kleine, Akademiker, Richter und berühmte Schriftsteller. Außerdem sollte er mindestens einmal in der Woche die königliche Theaterdirektion angreifen und die leichtsinnigen Singstücke der kleinen Theater im Namen der Moralität und Sittlichkeit kritisieren, denn der Chef hatte gemerkt, dass die Arbeiter diese Theater nicht liebten. Einmal im Monat mussten Stadtverordnete der Verschwendung angeklagt und verurteilt werden. So oft sich die Gelegenheit bot, musste die Regierungsform angetastet werden, aber nicht die Regierung. Strenge Zensur hatte sich der Chef vorbehalten für Attentate auf gewisse Reichstagsabgeordnete und gewisse Minister. Welche? Das war ein Geheimnis, das nicht einmal der Chefredakteur kannte, denn das hing von den Konjunkturen ab. Und die konnte nur der geheime Verleger der Zeitung beurteilen. Falk arbeitete mit seiner Schere, bis ihm die eine Hand schwarz war und er klebte. Aber die Gummiflasche gab einen eklen Geruch von sich und die Sonne brannte heiß. Die arme Aloe, die wie ein Kamel dursten und alle Stiche einer gereizten Stahlfeder ertragen kann, machte den wüstenartigen Eindruck fürchterlich lebendig. Sie war durch Stiche ganz schwarz punktiert und ihre Blätter schossen wie ein Stoß Eselsohren aus der wie Schnupftabak trockenen Erde. Etwas derartiges musste Falk vorgeschwebt haben, wie er in Gedanken versunken dasaß, denn ehe er es bereuen konnte, hatte er alle Ohrläppchen abgeschnitten. Darauf, vielleicht um sein Gewissen zu betäuben, vielleicht um etwas zu tun zu haben, strich er Gummi auf die Wunden und sah zu, wie die Sonne es trocknete. Darauf fragte er sich eine Weile, wo er Mittag herbekommen solle. Denn er war auf die Straße geraten, die zur Verdammnis führt, das heißt auf den Weg der sogenannten schlechten Verhältnisse. Schließlich steckte er sich eine Pfeife an und ließ den betäubenden Dampf in die Höhe steigen und sich in den kurzlebigen Sonnenschein baden. Das stimmte ihn milder gegen das arme Schweden, wie es sich in diesen täglichen, wöchentlichen und halbwöchentlichen Berichten aussprach, die Zeitungen genannt werden. Er legte die Schere fort und warf die Zeitungen in eine Ecke. Er teilte den Inhalt der Tonkaraffe brüderlich mit der Aloe. Dabei kam ihm die Arme wie ein Wesen vor, dem die Flügel beschnitten sind, ein Geist zum Beispiel, der auf dem Kopf im Moorwasser steht und nach etwas gräbt, zum Beispiel nach Perlen oder wenigstens nach Muscheln ohne Perlen. Dann erfasste ihn wieder die Verzweiflung, wie der Gerber mit seinem langen Haken, und stieß ihn wieder in die Schmutzwanne hinunter, wo er bereitet werden sollte, ehe das Messer kam und ihm das Fell abkratzte, damit er wie andere Menschen werde. Und er empfand keine Gewissensqual, keine Reue über ein verlorenes Leben, sondern ganz einfach die Verzweiflung darüber, in seiner Jugend sterben zu müssen, den geistigen Tod, ehe er hatte wirken können. Die Verzweiflung darüber, dass er als unnützes Rohr aufs Feuer geworfen wurde. Die Uhr schlug 11 in der deutschen Kirche und das Glockenspiel begann. Hier ist's gut sein und mein Leben eine Welle. Wie von der gleichen Idee ergriffen, begann ein italienischer Leierkasten mit obligater Flötenstimme an der schönen blauen Donau herunterzuleiern. So viel Musik auf einmal brachte neues Leben in den Blechschmied, der mit verdoppeltem Eifer sein Blech vornahm. Alle diese Geräusche machten, dass Falk nicht hörte, wie sich die Tür öffnete und zwei Männer eintraten. Der eine war eine lange, magere, dunkle Figur mit Habichtsnase und langem Haar. Der andere war eine dicke, blonde, untersetzte Gestalt, deren Gesicht von Schweiß glänzte und die am meisten dem Tier glich, das von den Hebräern für das unreinste von allen gehalten wird. Ihr Äußeres verriet eine Beschäftigung, die weder Seelen noch Körperkräfte zu sehr in Anspruch nahm. Es war etwas Unbestimmtes darin, das auf Unregelmäßigkeit in Arbeit und Lebensart deutet. »Psst«, flüsterte der Lange, »bist du allein?« Falk schien von dem Besuch sowohl angenehm wie unangenehm überrascht zu sein. »Ich bin sogar ganz allein. Der Rote ist verreist.« »Ah, dann komm, iss mit uns etwas.« Dagegen hatte Falk nichts einzuwenden. Er schloss das Büro und folgte den beiden nach der nächsten Kneipe, wo sie sich in der dunkelsten Ecke niederließen. »Sieh, das ist Branntwein«, sagte der Dicke, und sein gebrochenes Auge funkelte beim Anblick der Branntweinflasche. Falk aber, der nur mitgegangen war, um Teilnahme und Trost zu suchen, schenkte den angebotenen Seligkeiten nicht die gebührende Aufmerksamkeit. »Ich habe mich lange nicht so unglücklich gefühlt«, sagte er. »Nimm dir ein Butterbrot mit Hering«, sagte der Lange. »Wir wollen Kümmelkäse.« »Psst, Kellner, könnt ihr mir einen guten Rat geben?« versuchte Falk noch einmal. »Ich halte es mit dem Roten nicht länger aus und ich muss...« »Psst, Kellner!« »Hartbrot, trink Falk und schwatz keinen Unsinn.« Falk war aus dem Sattel geworfen und machte keinen weiteren Versuch, in seiner geistigen Notlinderung zu finden. Aber er versuchte einen anderen, nicht ungewöhnlichen Weg. »Du meinst, wir sollen trinken?« »So gern, wie meine Seele lebt.« Es floss wie Gift durch seine Adern. Denn er war starke Getränke vormittags nicht gewohnt. Er empfand ein sonderbares Wohlbehagen am Essgeruch und dem Fliegensummen und dem Duft des halb verfaulten Blumenstraußes, der neben dem schmutzigen Tischaufsatz stand. Sogar die schlechte Gesellschaft mit ihrer vernachlässigten Wäsche, ihren fleckigen Röcken und ihren ungekämmten Galgenphysiognomien harmonierte so mit seinem eigenen Erniedrigungszustand, dass er eine wilde Freude empfand. »Wir waren gestern draußen im Tiergarten und haben getrunken«, sagte der Dicke, »um in der Erinnerung die entflohenen Genüsse noch einmal durchzukosten.« Dagegen hatte Falk nichts einzuwenden und seine Gedanken schlugen auch gleich eine andere Richtung ein. »Ist es nicht schön, einen Vormittag frei zu haben?«, sagte der Lange, der die Rolle des Versuchers zu spielen schien. »Ja, es ist schön«, antwortete Falk. Und wollte seine Freiheit gleichsam mit einem Blick durchs Fenster messen. Er sah aber nur eine Feuerleiter und einen Müllkasten auf dem Hof, wohin nur schwache Widerscheine des Sommerhimmels niederschwebten. »Einen halben? So? Ah! Na, der Triton? »Du musst nicht lachen«, sagte Falk, »so mancher armer Tropf wird dabei leiden.« »Was für arme Tröpfe? Arme Kapitalisten! Findest du es schade um solche, die nicht arbeiten, sondern von ihrem Geld leben?« »Nein, mein Junge, du hast immer noch deine Vorurteile. In der Hornis stand eine lustige Geschichte von einem Großhändler, der der Kinderkrippe Bethlehem 20.000 Kronen schenkte und dafür den Wasaorden bekam. Es stellte sich aber heraus, dass es Triton-Aktien mit solidarischer Haftung waren und die Krippe muss jetzt Konkurs anmelden. Ist das nicht herrlich? Die Aktiva waren 25 Wiegen und ein Ölporträt von unbekannten Meister. Das ist doch schön, das Porträt wurde auf 5 Kronen geschätzt. Ist das nicht herrlich? Falk fühlte sich von dem Stoff unangenehm berührt, den er besser als die anderen kannte. »Hast du gesehen, dass das Rotkäppchen diesen Humbugmacher Schönström entlarvt hat, der zu Weihnachten diese elenden Gedichte herausgab?« sagte der Dicke. »Es war wirklich ein seltenes Vergnügen, über diesen Filou einmal ein wahres Wort zu lesen. Ich habe ihn einige Male in der Kupferschlange durchgewalkt, dass es nur so gepfiffen hat.« »Ja, aber du bist etwas ungerecht gegen ihn gewesen. Seine Verse waren nicht so schlecht«, sagte der Lange. »Schlecht? Sie waren doch viel schlechter als meine, die das Grauhäubchen so heruntergemacht hat. Du erinnerst dich?« »Apropos Falk, bist du im Tiergartentheater gewesen?« fragte der Lange. »Nein.« »Das ist schade. Da grassiert diese Lundholmsche Räuberbande. Das ist mir ein frecher Lümmel, dieser Direktor. Er hat der Kupferschlange keine Billets geschickt. Und als wir gestern ins Theater kommen, jagt er uns hinaus. Das soll er wiederkriegen. Willst du den Hund nicht vornehmen? Hier hast du Papier und Bleifeder. Jetzt schreibe ich Theater und Musik, Tiergartentheater. Jetzt schreibst du.« »Aber ich habe ja seine Truppe nicht gesehen.« »Was tut das? Hast du noch nie über etwas geschrieben, was du nicht gesehen hast?« »Nein, das habe ich nicht. Ich habe Humbug entlarvt, aber ich habe niemals Unschuldige angegriffen und seine Truppe kenne ich nicht.« »Ach, sie ist elend, das ist nur Pack«, bestätigte der Dicke. »Spitz deine Feder und stich ihm in die Ferse, wie du so gut kannst.« »Warum stech dir nicht selber?« fragte Falk. »Weil die Setzer unsere Handschrift kennen und sie pflegen abends draußen Volk zu spielen. Übrigens ist Lundholm ein so wilder Geselle, dass er sicher auf die Redaktion gestürzt kommt, dann muss man's ihm unter die Nase reiben können, dass es ein Eingesandt aus dem Publikum sei.« »So, jetzt schreibt Falk Theater, dann gehe ich an die Musik. Es ist ja letzte Woche ein Kirchenkonzert gewesen. Hieß er nicht Daubri mit Y?« »Nein, mit I«, antwortete der Dicke. »Vergiss aber nicht, dass er Tenor war und das Stabat Mater sang. Wie buchstabiert sich das?« »Das können wir nachsehen«, sagte der dicke Redakteur der Kupferschlange und nahm ein Paket fettiger Zeitungen vom Gasometerschrank. »Hier hast du das ganze Programm und ich glaube, es steht auch eine Rezension darin.« Falk konnte ein Lachen nicht unterdrücken. »Es kann doch nicht, am selben Tag, an dem die Anzeige erschienen ist, eine Rezension darin stehen.« »Freilich kann es das, aber das ist gar nicht nötig. Ich will das französische Back doch schon rezensieren. Nimm du jetzt die Literatur vor, Dickus.« »Schicken die Verleger der Kupferschlange Bücher?« fragte Falk. »Bist du verrückt? Kauft ihr sie selbst, nur um das Vergnügen des Rezensierens zu genießen?« »Kaufen, Grünschnabel. Nimm dir noch ein Glas und sieh froh aus, dann kriegst du ein Kotelett.« »Ihr lest vielleicht die Bücher gar nicht, die ihr rezensiert?« »Wer, glaubst du, hat Zeit, Bücher zu lesen? Ist es nicht genug, dass man darüber schreibt? Man liest die Zeitungen und das ist genug. Übrigens ist unser Prinzip, alle herunterzumachen.« »Aber das ist ja ein dummes Prinzip. Bewahre, dadurch kriegt man alle Feinde und Neider des Verfassers auf seine Seite. Und dann hat man ja die Majorität. Die Neutralen lesen lieber Tadel über andere als Lob. Es liegt etwas Erbauliches und Trostreiches für den Unbekannten darin, wenn er sieht, wie dornig der Weg des Ruhms ist, nicht wahr?« »Ja, aber mit Menschenschicksalen solch ein Spiel zu treiben.« »Oh, das tut sowohl alt wie jung gut, das weiß ich, da ich in meiner Jugend nichts anderes als Schelte bekommen habe.« »Ja, aber ihr führt das Urteil des Publikums irre.« »Das Publikum will kein Urteil haben. Das Publikum will seine Leidenschaften befriedigen. Wenn ich deinen Feind lobe, so windest du dich wie ein Wurm und sagst, ich habe kein Urteil. Wenn ich deinen Freund lobe, so sagst du, ich habe Urteil.« »Nimm das letzte Stück des dramatischen Theaters vor, Dickus, das eben aus der Presse gekommen ist. Bist du sicher, dass es erschienen ist?« »Ja, gewiss. Du kannst immer sagen, dass es zu wenig Handlung hat. Denn das Publikum ist es gewohnt, dass man das sagt, und dann kannst du dich über die schöne Sprache mokieren. Das ist altes, gutes, herabsetzendes Lob, und dann musst du dich über die Theaterdirektion werfen. Dass sie das Stück angenommen hat, spricht auch davon, dass der sittliche Gehalt zweifelhaft ist. Denn das kann man von allem sagen. Sprich aber nicht über die Aufführung. Das schieben wir aus Mangel an Raum auf ein andermal auf, kannst du schreiben. Dann schießt du keinen Bock, da du das Zeug nicht gesehen hast. Wer ist der Unglückliche, der dieses Stück geschrieben hat? Fragte Falk. Das weiß man noch nicht. Denkt doch an seine Eltern und Geschwister, die diese Worte vielleicht lesen, die vielleicht höchst ungerecht sind. Ach, was haben die mit der Kupferschlange zu tun? Sie dachten wohl, etwas Beißendes über ihre Feinde zu lesen. Sei überzeugt, sie wissen schon, was in der Kupferschlange zu stehen pflegt. Habt ihr denn kein Gewissen? Hat das Publikum, das geehrte Publikum, das uns unterhält, ein Gewissen? Glaubst du, wir lebten, wenn es uns nicht hielte? Willst du einen Passus über den gegenwärtigen Zustand der Literatur hören, die ich geschrieben habe? Die ist nicht so dumm, das kannst du mir glauben. Ich habe den Abzug bei mir, aber wir müssen erst etwas Porter haben. Kellner, pst! Jetzt wirst du was hören. Du kannst es dir zunutze machen, wenn du willst. Es ist lange her, dass man solchen Jammer in der schwedischen Versfabrik gehört hat. Es ist ein Gewinsel zum Verzweifeln. Große, lange Kerls klagen wie Katzen im März. Und die wollen das Interesse der Welt, wenn sie es nicht anders können, durch Bleichsucht und Polypen erregen. Mit Schwindsucht wagen sie nicht zu kommen, denn das ist alt. Und dabei haben sie breite Rücken wie Brauerpferde und rote Gesichter wie Weinzapfer. Der jammert über die Untreue des Weibes, während er nur die bezahlte Treue der Hure erprobt hat. Der singt, er habe kein Gold, nur seine Leier. So ein Lügner, er hat 5000 Kronen Zinsen und Fideikommissrecht auf einen Stuhl in der schwedischen Akademie. Und dieser ungetreue, zynische Spötter, der seinen Mund nicht öffnen kann, ohne seinen unreinen Geist auszuatmen, er plappert die pure Gottlosigkeit. Ihre Poesien sind nicht ein bisschen besser als die, die vor 30 Jahren von Pastorenfräuleins Gitarrnoten unterlegt wurden. Sie sollten für den Zuckerbäcker schreiben, den Zoll 12 Pfennig, und nicht Verleger, Drucker und Rezensenten mit ihrem Dichtertum belästigen. Worüber schreiben sie? Über nichts, das heißt über sich selbst. Es ist unpassend, von sich selbst zu sprechen, aber es ist passend, von sich zu schreiben. Worüber jammern sie? Über ihre Unfähigkeit, einen Erfolg zu erzielen? Erfolg, das ist das Wort. Haben sie einen einzigen Gedanken hervorgebracht, der andere, die Zeit, die Gesellschaft bewegen könnte? Hätten sie ein einziges Mal die Sache der Elenden geführt, sollten ihre Sünden ihnen verziehen werden. Das haben sie aber nicht. Darum sind sie ein tönendes Erz, nein, ein gellendes Eisen und eine zersprungene Narrenschelle. Denn sie hatten keine andere Liebe als zur nächsten Auflage der Literaturgeschichten, zur schwedischen Akademie und sich selbst. Das ist bitter, was? Es ist ungerecht, finde ich, sagte Falk. Ich finde, es ist Nachdruck darin, sagte der Dicke. Du musst doch jedenfalls anerkennen, dass es gut geschrieben ist. Ist es das nicht? Er hat eine Feder, dieser Lange, die geht durch Sohlenleder. Haltet jetzt den Mund und schreibt, Kinder, dann kriegt ihr nachher Kaffee und Cognac. Und sie schrieben über Wert und Unwert von Menschen, und sie zerschmetterten Herzen, wie man Eier zerbricht. Falk hatte ein unsagbares Bedürfnis nach frischer Luft. Er öffnete das Fenster nach dem Hof. Es war aber so ein schmaler, dunkler Hof, in dem man sich wie in einem Grab fühlt und nur ein Viereck vom Himmel entdeckt, wenn man den Kopf nach hinten überlegt. Und er glaubte auch, auf dem Boden seines Grabes zu sitzen, unter Branntweindünsten und Essgeruch über seine Jugend, seine guten Vorsätze und seine Ehre Leichenschmaus halten. Er versuchte, an den Fliedern zu riechen, die auf dem Esstisch standen, aber sie verbreiteten bloß den Geruch der Fäulnis. Noch einmal versuchte er, durchs Fenster einen Gegenstand ins Auge zu fassen, der ihm nicht Ekel einflößte. Aber er sah bloß einen frisch geteerten Müllkasten, der wie ein Sarg dastand, mit seinem Inhalt von weggeworfenem Putz, ausgedienten Gebrauchsgegenständen. Er ließ seine Gedanken die Feuerleiter hinaufklettern, die von Schmutz, Gestank und Schande direkt in den blauen Himmel hinaufzuführen schien. Aber keine Engel stiegen darauf auf und nieder. Und oben war kein freundliches Gesicht zu sehen, sondern bloß das leere, blaue Nichts. Falk ergriff die Feder und begann die Buchstaben der Überschrift Theater zu schattieren. Als eine kräftige Hand ihn am Arm fasste und eine feste Stimme sagte, komm mit, ich muss mit dir sprechen. Falk sah auf, betroffen und beschämt. Borg stand neben ihm und schien ihn nicht loslassen zu wollen. Darf ich vorstellen, begann Falk. Nein, das darfst du nicht, unterbrach ihn Borg. Ich will mit Branntwein-Literaten nicht bekannt werden. Komm nur. Und er zog Falk nach der Tür. Wo ist dein Hut? So, hier, komm. Sie waren auf der Straße. Borg nahm seinen Arm und führte ihn bis zum nächsten Platz. Dort zog er ihn in einen Laden für Schiffsartikel und kaufte ein paar Segelschuhe. Darauf zog er ihn über die Schleuse nach dem Hafen. Dort lag ein Kutter verteut, der klar war, in See zu stechen. Auf dem Kutter saß der junge Levi und studierte eine lateinische Grammatik und aß ein Butterbrot. Hier, sagte Borg, siehst du den Kutter Uria. Das ist ein hässlicher Name, aber er segelt gut und ist beim Triton versichert. Da sitzt der Schiffsreeder, Judenjunge Isaac, und liest die lateinische Grammatik. Der Idiot will Student werden. Und jetzt bist du sein Hauslehrer für den Sommer. Und nun segeln wir nach unserer Sommerfrische auf Nemdö. Alle Mann an Bord, keine Widerrede. Klar? Abgestoßen. Ende von Abschnitt 25.